Zum 71. Jahrestag der Befreiung Koreas veröffentlichte am 9. August die Sozialistische Partei Rumäniens auf ihrer Internet-Homepage Tricolor einen Beitrag mit dem Titel »Warum ist der Sozialismus von Korea unbesiegbar?« Darin hieß es, »Der Sozialismus von Korea werde als unbesiegbar anerkannt. Das Geheimnis dieser Unbesiegbarkeit besteht darin, dass im anthropozentrischen Sozialismus von Korea die Volksmassen die Herren über alles seien und alles den Volksmassen diene. Im koreanischen Sozialismus werde die Idee von Präsidenten Kim Il-sung, Gründer des sozialistischen Korea, und von Kim Jong-il, dem ewigen Führer der Partei der Arbeit Koreas, durchgesetzt, das Volk als das Höchste zu betrachten. Dank der Politik der Wertschätzung und Hochachtung des Volkes und der Liebe zum Volk, die der höchste Repräsentant Kim Jong-un betreibe, werde heute der Sozialismus von Korea weiter gefestigt und entwickelt.«